Wonderland Enterprises Incorporated. Er fuhr im Aufzug zum vorletzten Stock und ging auf die Tür mit der Mattglasscheibe zu, auf der Wonderland Enterprises Inc. stand. Hinter einem halbmondförmigen Tisch präsidierte eine Blondine, die auf dem Grat der 40er balancierte, mit dem Gesicht eines soeben geborenen Kätzchens. Sie las in einer Viva und sah Felix an, als ob er das bunte Faltblatt in der Mitte der Zeitschrift wäre. Hello, handsome. What's on your mind? Wen darf ich melden? Den Weißen Ritter. Komm mir nicht zu nahe, dreckiger Mexikaner. Eure Sorte kenne ich. Alles nur Flitter und kein Gold. Du kannst doch einem kleinen Mädchen nichts vormachen. Ich als alter Kinofan setzte meine schönste James-Cagney-Maske auf und quetschte ihr mit der platten Hand das platte Gesicht noch platter. Und am liebsten hätte ich eine halbe Grapefruit in der Hand gehabt. Ich drückte den Knopf unter der Tischplatte. Die lederbezogene Tür schwang auf und ich ging in das Büro. Señor Maldonado, willkommen in Wonderland. Wir haben schon auf Sie gewartet.